diejenigen, zu denen die Menschen sagten, die Menschen haben sich bereits gegen euch versammelt, darum fürchtet sie. Doch da mehrte das nur ihren Glauben, und sie sagten, unsere Genüge ist Allah, und wie träflich ist der Sachwalter.